verschlossenen Augen. Und wenn man die Augen öffnet, merkt man, dass es nur ein Fernkurs war. Und dann löschen sie die Scheinwerfer und demontieren die zwei einzigen Wände der Filmwohnung. Es war ein kinematografischer Sound. Und der Regisseur geht mit dem Drehbuch davon, denn die Szene ist abgedreht. Oder wie eine Kreuzfahrt auf einer Yacht, ein Kuss in Singapur. Ein Tanz in Rio. Der Empfang im Landhaus des Herzogs und der Herzogin von Windsor. All das betrachtet in einem schäbig möblierten Zimmer.